leicht geht es vielleicht leichter als das, was vielleicht war. Leichter als leicht, dass ich nicht weit von hier zu dem, was noch war. Ich suche mich, was ich dich hier sehe.